Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen 3, Verse 5 und 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn. Was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Gott weiß, was das Beste ist. Im heutigen Bibelvers lesen wir und lernen wir, dass Gott für uns immer den besten Weg bereithält. Was müssen wir tun? Wir müssen ihm vertrauen. Und mit unserem ganzen Herzen und wenn es heißt, unseren Verstand nicht loslassen, heißt das nicht, dass wir nun gar keinen Verstand mehr haben, aber wir ordnen Herz und Verstand ihm, unserem Herrgott, unter. Denn nur in der Bibel und in der Bibel selbst finden wir die Wahrheit und den richtigen Weg, um tagtägliche Entscheidungen zu treffen und diese sind dann die besten, wenn wir mit offenem Herzen als Reuegesünder zu unserem Herrgott kommen und ihm vertrauen und dadurch erfahren können, welchen Weg wir denn nun gehen sollen. Denn er wird uns immer den richtigen Weg zeigen. Er ist da unser Wegbereiter und zeigt uns den rechten Weg. Und wir können ihm voll vertrauen, denn Gott weiß immer, was das Allerbeste ist. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für das heutige Wort aus den Sprüchen und erinnere uns und dass wir nicht vergessen, ruf uns immer in Erinnerung, dass wir in dein Wort gehen und zu dir kommen und die Wahrheit über alle Sachen, über alles finden, das können wir nur als reuige Sünder, die wir zu dir kommen, finden und in dir entdecken. Und du weist uns immer den richtigen Weg. Das Beste ist da, dass wir dir immer vertrauen und in dein Wort gehen und uns dir unterordnen. Denn du weißt immer, was das Allerbeste für uns ist. Wir danken dir, Herr Jesus. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.